Schon die Verschwörung von 1776, durch welche sich Amerika die Unabhängigkeit von dem englischen Mutterstaat erzwang, war zum guten Teil ein Werk von Freimaurern. Die amerikanischen Freimaurer waren aber auch sehr praktische Leute. So war es Bruder Jefferson, der die Erklärung der Rechte in die Verfassung der Vereinigten Staaten durchsetzte. Und Bruder Lafayette spielte sowohl beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg wie auch bei der späteren französischen Revolution eine hervorragende Rolle. Bruder George Washington, der Nationalheld der Amerikaner, war gleichfalls Freimaurer. Auch der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin, der uns als Erfinder des Blitzableiters bekannt ist, war Freimaurer. Mit 30 Jahren bereits Meister vom Stuhl und bald darauf Großmeister. Er war es auch, der Voltaires feierliche Aufnahme in die Loge veranlasste. Gleiches gilt von Mexiko. Bruder Krumm Heller, der als Arzt in Mexiko lebt und von seinem Freunde, dem Präsidenten Bruder Carranza, beim letzten Umsturz zum Obersten ernannt wurde, erzählt in seiner Geschichte Mexikos ohne jede Verschleierung, dass alle Umwälzungen in Mexiko und in Amerika überhaupt von Freimaurern verursacht worden seien. Bruder Krumm Heller ist Hochgrad Freimaurer 33. Grades und somit ein einwandfreier Gewehrsmann. Genau dasselbe Bild zeigt sich uns in Südamerika. Ein Menschenalter nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten begann dort der Freiheitskampf gegen die spanische Herrschaft und wieder sehen wir Freimaurer an der Spitze der Bewegung stehen. Da diese Tatsachen in nicht-freimaurerischen Kreisen wenig oder gar nicht bekannt sein dürften, seien hier aufgrund einer einwandfreien Quelle der freimaurerischen Wochenschrift der Zirkel auszugsweise wiedergegeben. Die erste Organisation des spanisch-amerikanischen Freiheitskampfes stand im Zeichen der Freimaurerei. Der Freiheitskämpfer Bruder Miranda suchte zuerst die spanische Krone für den Gedanken zu gewinnen, den spanisch-amerikanischen Provinzen aus freien Stücken die Selbstständigkeit zu gewähren. Doch vergebens. So blieb denn die Entscheidung nicht der Vernunft, sondern der Gewalt vorbehalten. Der von Miranda gegründeten Loge Lautaro, die vor allem die Abschüttelung des spanischen Joches zum Ziele hatte, fiel eine Rolle von ausschlaggebender Bedeutung zu, denn sie schuf die Verbindung zwischen den Hauptstädten der spanischen Kolonialherrschaft. Mexiko, Caracas, Venezuela, Lima, Peru, La Paz, Bolivia, Santiago, Chile und Buenos Aires in Argentinien. Sodass auf ein gegebenes Zeichen die Erhebung allenthalben fast zur gleichen Zeit erfolgen konnte. Vorsitzender der Loge in Buenos Aires war der General Bruder St. Martin, der nicht nur in Argentinien, sondern auch in Chile, Peru und Bolivia der spanischen Herrschaft den Todesstoß versetzte. Der Loge gehörte auch der Generalbruder Zapiola an. Freimaurer von Bedeutung waren ferner der bekannte Revolutionär Bruder Juan José Castelli, dann später unter anderem der Sieger im Kriege gegen Brasilien, Generalbruder Carlos Alucard und so weiter. Ob die Einführung der republikanischen Staatsform 1811 bis 1823 den Völkern Südamerikas gar so sehr genützt hat, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass in allen diesen Republiken Jahrzehnte hindurch blutige Bürgerkriege wüteten, die das Aufblühen dieser Staaten weit eher behindert als gefördert haben. Die Französische Revolution von 1789 wurde von den Freimaurern nicht bloß vorbereitet, sie wird vielmehr von ihnen selbst als ihr eigenstes Werk bezeichnet. Dafür gibt es eine Unmenge von Belegstellen. Die geistige Vorbereitung erfolgte allerdings durch die sogenannten Enzyklopädisten, wobei jedoch zu bemerken ist, dass ja gerade auf Drängen der französischen Großloge und auch auf deren Kosten die enzyklopädische Literatur entstand. Überdies waren die hervorragendsten Enzyklopädisten wie Bruder Montesquieu, Bruder Condorcet, Bruder Diderot, Bruder Helvetius, Bruder d'Alembert und vor allem Bruder Voltaire selbst Freimaurer. Voltaire erhielt bereits zwischen 1723 und 1730 in einer Londoner Loge das Licht und wurde 1778 unter ganz außergewöhnlichen Feierlichkeiten in die berühmte Pariser Loge Le Neuf Sœurs aufgenommen. Der nächste Zweck der französischen Revolution war freilich der, die Dynastie Bourbon zu beseitigen und Louis-Philippe Herzog von Orléans, den Großmeister der französischen Freimaurerei, zum König von Frankreich auszurufen. Da man sich aber des Pöbels als Werkzeug bediente, kam es stattdessen zunächst zur Pöbelherrschaft, welche schließlich den ganzen Freimaurerorden verschlang. Auch an dem Ausbruch der Schreckensherrschaft, welche mit Morden auf offener Straße arbeitete, trugen die Freimaurer selbst Schuld. Denn in einer ihrer Versammlungen wurde die Durchführung des Système de la Terreur beschlossen und zugleich jene Personen namhaft gemacht, welche zunächst dieser Politik zum Opfer fallen sollten. Es sind genau dieselben, die in den ersten Wochen der glorreichen französischen Revolution auf dem Pariser Stadthausplatz gehängt oder anderweitig hingemordet und deren Köpfe auf den Piken in den Straßen der Stadt herumgetragen wurden. Gewährsmann hierfür ist Bruder Mirabeau. Danton, Robespierre und viele andere waren ebenfalls Freimaurer. Sie bereiteten die Pläne vor, welche dann durch Verschworene niederen Ranges ausgeführt wurden. Auch die Hinrichtung König Ludwigs XVI. Ging von Freimaurern aus, die, wie uns der Freimaurer L.R. Gradet Glasigor mitteilt, im Palast ihres Großmeisters Philipp von Orléans ihre geheimen Zusammenkünfte hatten. Dass die Ermordung Ludwigs XVI. Eine schon 1786 von Freimaurern beschlossene Sache war, wird uns überdies in allen Einzelheiten von mehreren Eingeweihten bestätigt, die längere Zeit dem Orden angehört hatten. Unter den Logen waren es namentlich Les Amis Réunis in Rennes, aus welchem die bedeutendsten Männer der französischen Revolution hervorgegangen sind. Außer den schon genannten Brüdern Condorcet, Mirabeau und Robespierre finden wir dort als Mitglieder unter anderem noch Abbé Sieyès und Marat, während Bruder Bissot und Bruder Camille Desmoulins und Bruder Danton der Loge Les Neuf Sœurs angehörten. Jean-Paul Marat ist in London Freimaurer geworden. Dieses Ungeheuer, das von Charlotte Corday ermordet wurde, ist jüdischer Abstammung. Mit Recht sagt daher Bruder Felix Portal: Von der Arbeit der Loge nahm die französische Revolution ihren Ausgang. Und mit vollem Recht nehmen alle französische Freimaurer bis auf den heutigen Tag die Revolution von 1789 als ihr Werk in Anspruch.